Wie heißt jener Teil der Kirche, der lehrt? Jener Teil der Kirche, der lehrt, heißt die lehrende oder unterweisende Kirche, Ecclesia Docens.